Das Bauchhirn, enterisches Nervensystem. Das enterische Nervensystem, ENS, des Menschen enthält mit seinen 400 bis 600 Millionen Nervenzellen ähnlich viele Neuronen wie das Rückenmark und verfügt über sämtliche im Gehirn vorhandenen Botenstoffe. Das zweifache Geflecht aus Ganglien zieht sich entlang des gesamten Verdauungsapparates von der Speiseröhre bis zum After. Wie ein Netzstrumpf legt sich der Plexus myentericus, Auerbachsche Plexus, zwischen die beiden äußeren Muskelschichten des Darms. Die anderen Netze, die zum Plexus submucosus, Meissnersche Plexus, gehören, liegen weiter im Inneren, dicht unterhalb der Schleimhaut. Das äußere Nervennetz steuert vor allem die Muskulatur des Darms, mit deren Hilfe die Nahrung durch den Körper transportiert wird. Das Innere beeinflusst Funktionen der Darmschleimhaut, wie die Ausschüttung von Verdauungssäften, Hormonen sowie die Aufnahme von Nährstoffen und Wasser. Ähnlich wie das zentrale Nervensystem besitzt das Bauchhirn Neurone für die Sinneswahrnehmung, etwa Dehnung, Druck oder chemische Reize, Interneurone zur Verschaltung und Motoneurone, die für die Aktivität der Zielzellen wie Muskulatur, Schleimhaut, Blutgefäße oder Immunzellen verantwortlich sind. Je nach Reiz werden mehrere fest installierte Programme, Reflexschaltkreise, ausgelöst. Gemeinsam beeinflussen beide Plexus die Durchblutung des Darms und das Immunsystem. 4/5 seiner Zellen sind im Darm angesiedelt. Damit ist er unser größtes Immunorgan. Sie sorgen dafür, dass alle Funktionen zeitlich aufeinander abgestimmt ablaufen. Dazu werden von bestimmten Nervenzellen über 25 verschiedene Transmittersubstanzen, die es auch im Gehirn gibt, synthetisiert. Das Bauchhirn kann seine Reaktion auf Reize unabhängig vom zentralen Nervensystem koordinieren, da es über eine eigene sensorische Verschaltung verfügt. Es enthält Hunderttausende sensorischer Nervenzellen, die sich gegenseitig aktivieren können und dann größere sensorische Einheiten mit unterschiedlichen Aufgaben bilden. Mechanosensible Nerven registrieren Wandspannung, intraluminalen Druck oder auch die Dehnung der Darmwand. Werden sie zusammengepresst oder gequetscht, kehren sie danach von sich aus wieder in ihren alten Modus zurück. Sie resetten sich. Werden sie hingegen gedehnt, wird das 1:1 registriert, ohne dass eine spezielle Anpassung erfolgt. Für den Grad der Empfindsamkeit ist eine ausreichende Muskelspannung nötig. Chemosensible Nerven im Bauchhirn reagieren auf Nährstoffe, Osmolarität, die Anzahl osmotisch aktiver Teilchen in einer Lösung, und pH-Änderungen. Viele dieser Sensoren verarbeiten ebenso mechanische Reize. Als eine Art Geschmacksknospen im Darm reagieren darüber hinaus enteroendokrine Zellen in der Schleimhaut. Dazu gehören enterochromaffine Zellen, die Gewebshormone freisetzen, zum Beispiel Serotonin. Serotonin aktiviert dann Rezeptoren auf Nervenzellen des Bauchhirns. Die Kommunikation zwischen den enterischen Nervenzellen wird durch Interneurone sichergestellt, die Milliarden von synaptischen Verbindungen im ENS aufrechterhalten. Sie verarbeiten Signale, die von anderen enterischen Nervenzellen oder auch vom Gehirn kommen, und entscheiden über die Aktivierung oder die Hemmung der verschiedenen Reflexschaltkreise. Wie im Gehirn erlauben interneuronale Schaltkreise, dass eingehende und ausgehende Signale moduliert werden können. Neben den klassischen Darmfunktionen wie Motilität und Transport beeinflussen Nerven in der Darmwand auch die Proliferation, Wachstum und Vermehrung von Zellen. Das scheint auch das Wachstum von Tumoren zu fördern, denn wenn man die Darm-Hirn-Achse und damit diese Funktionen unterbricht, hemmt das umgekehrt die Tumorentwicklung. Wie das gesamte Nervensystem verfügt auch das Enterische über das gesamte Repertoire von Aktivierung oder Hemmung, das über Synapsen vermittelt wird. Es nutzt eine Vielzahl an Botenstoffen, Neurotransmittern, in ähnlichem Umfang wie das Gehirn. Allerdings sind die Wirkungen der Botenstoffe und deren Rezeptoren zum Teil unterschiedlich. Zum Beispiel sind die Aminosäuren Glycin und Gamma-Aminobuttersäure im Gehirn klassische hemmende Botenstoffe. Im Bauchhirn hingegen aktivieren sie. Außerdem kann die Wirkung der Botenstoffe auf Nerven eine andere sein als auf die Muskulatur oder Schleimhaut. So kann zum Beispiel Acetylcholin auch Motoneurone aktivieren, die Stickstoffmonoxid ausschütten und die Muskulatur entspannen. Darüber hinaus kann ein Botenstoff hemmende und aktivierende Funktionen haben. Das funktioniert nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ein Schlüssel, Botenstoff, wie Serotonin, kann in mehrere Schlösser, Rezeptoren, passen. Nicht-neuronale Botenstoffe spielen im enterischen Nervensystem eine viel größere Rolle als im Gehirn, wo die Blut-Hirn-Schranke viele äußere Einflüsse fernhält. In der Darmwand haben aber viele Botenstoffe, zum Beispiel die von Immunzellen, Zugang zum Bauchhirn. Das Bauchhirn wird also bombardiert mit Botenstoffen und es muss viele Informationen verarbeiten, um eine adäquate Antwort auf die vielen Reize zu finden. Eigene Welt. Das Bauchhirn hat eine einzigartige Fähigkeit. Es kann seine Funktionen auch im isolierten Zustand, unabhängig von der Steuerung des Gehirns, aufrechterhalten. Und zwar über mehrere Tage. Es ist eine eigene Welt. Seine Nerven sind auf den Verdauungstrakt begrenzt. Den Kontakt zum Gehirn stellen andere Nervenstränge des vegetativen Nervensystems her. Der Parasympathikus mit seinem aktivierenden Neurotransmitter Acetylcholin und der Sympathikus mit seinem hemmenden Neurotransmitter Noradrenalin. Je nach Richtung des Informationsflusses sprechen wir von Darm-Hirn oder Hirn-Darm-Achse. Die Zellkörper dieser Achsen befinden sich im Gehirn oder im Rückenmark und haben daher ihren Ursprung im zentralen Nervensystem. Diese Achse wird im Wesentlichen von drei ebenbürtigen Nerven gebildet. Der wohl bekannteste ist der Vagus, der zum parasympathischen Nervensystem gehört und den oberen Verdauungstrakt bis zum Ileum und Anfangsteile des Dickdarms innerviert. Er verläuft vom Schädelinneren entlang der Speiseröhre in den Brustraum und versorgt auf dem Weg zum Verdauungstrakt auch das Herz und die Lunge. Der zweite parasympathische Nerv ist der Pelvicus, der den Dickdarm und das Rektum versorgt. Er hat seinen Ursprung im Kreuzteil der Wirbelsäule und innerviert ebenfalls Harnblase und Geschlechtsorgane. Der dritte Nerv ist der Splanknicus, der Teil des sympathischen Nervensystems ist und aus dem Brust- und Lendenteil der Wirbelsäule kommt. Analog zum Bauchhirn verlaufen auch in den sympathischen und parasympathischen Nervensträngen zwei verschiedene Fasern, motorische und sensorische. Die sensorischen Fasern leiten die Informationen vom Darm zum Gehirn. Diejenigen Sensoren, die mit dem Parasympathikus verlaufen, reagieren vor allem auf physiologische Stimuli, wie zum Beispiel Füllung des Magens. Diejenigen, die mit dem Sympathikus ziehen, werden eher bei besonderen, pathologischen Reizen aktiviert, zum Beispiel sind es Schmerzrezeptoren, die erst bei sehr starker Dehnung ansprechen. 90% der beteiligten Fasern sind sensorisch, nur 10% der Nerven sind motorisch, ziehen also vom Gehirn zum Darm, Hirn-Darm-Achse. Die motorischen Nerven verzweigen sich intensiv, sobald sie in die Darmwand eintreten. Auf diese Weise können Parasympathikus und Sympathikus einen doch erheblichen Einfluss auf die Darmaktivität haben, was sich zum Beispiel zeigt, wenn uns Stress auf den Magen schlägt. Auch die sensorischen Fasern der Darm-Hirn-Achse bilden in der Darmwand Verzweigungen, Kollaterale, die in Kontakt mit enterischen Nervenzellen treten. Dies hat zwei Konsequenzen. Erstens werden Informationen, die zum Gehirn gesendet werden, parallel auch in der Darmwand verarbeitet. Umgekehrt hat das enterische Nervensystem auch Einfluss auf die Sensibilität der Darm-Hirn-Achse und kann die Signale zum Gehirn verstärken oder abschwächen. Wichtig ist, das Bauchhirn kontrolliert alle lebensnotwendigen Magen-Darm-Funktionen autonom. Gehirn und Rückenmark werden über die Darm-Hirn-Achse grob auf dem Laufenden gehalten, ohne dass sie unter normalen Bedingungen über Nerven der Darm-Hirn-Achse eingreifen. Kein dicker Hals. Warum hat die Evolution ausgerechnet dem Darm so große Autonomie verliehen? Herz oder Lunge sind in viel stärkerem Ausmaß vom Gehirn abhängig, obwohl auch sie lebenswichtige Funktionen steuern. Das Gehirn kann die Herz- oder Atemfrequenz schnell verändern. Beim Darm hat es viel weniger zu sagen. Ist das Nervensystem des Bauches, das entwicklungsgeschichtlich wohl das ältere ist, übrig geblieben, weil es sich bewährt hat? Wäre das Gehirn überhaupt imstande, die vielen Funktionen des Darms fernzusteuern? Zumindest bräuchten wir, um die vielen Informationen zu übertragen, einen dickeren Hals für die Nervenleitungen. Und natürlich ist auch der Platz im Gehirn, dessen Wachstum durch den aufrechten Gang des Menschen und seinen dadurch engen Geburtskanal beschränkt ist, knapp. Doch nicht nur beim Menschen, bei keinem einzigen anderen Lebewesen gibt es ein Verdauungszentrum im Kopf. Alle tragen es, soweit bekannt, im Bauch. Des Rätsels Lösung kann nur in der Komplexität der Funktionen des Verdauungstraktes liegen, die ein eigenes Gehirn vor Ort erfordert. Sie sind noch lange nicht aufgeklärt. So stellen sich die Forscher am Lehrstuhl für Humanbiologie in Weihenstephan viele Fragen. Wie ist die genaue Struktur der Nervenzellen in den verschiedenen Gewebsschichten der Darmwand? Was passiert im Alter, wenn einzelne Neuronen absterben und nicht mehr ersetzt werden? Wer aktiviert wen in dem Verbund der unterschiedlichsten Zellen? Wirken zum Beispiel die Mastzellen, eine wichtige Gruppe von Abwehrzellen im Darm, auf die Nervenzellen oder ist es umgekehrt? Oder beides? Die Aktivität des Nervengewebes zu messen, ist gar nicht so einfach. Es ist ein Such- und ein Geduldsspiel. Da es nicht leicht ist, das menschliche Darmgewebe zu untersuchen, Biopsien von Gesunden enthalten nur einen Teil des Bauchhirns, müssen häufig Meerschweinchen als Tiermodelle dienen. Ihr Darm wandert dann ins Labor in die Petrischale und wird durchsichtig. Manche Nervenstrukturen reagieren mit verändertem Calcium-Einstrom, wenn sie erregt werden. Andere werden mit nervenspezifischen Farbstoffen oder speziellen Antikörpern sichtbar gemacht. Übereinander projiziert ergeben die Aufnahmen des Nervengeflechts im Darm dann ein Imperium von Kommunikationswegen, faszinierend in seiner Feingliedrigkeit und Vielfalt und gleichzeitig so schön, dass der Sportwagenhersteller Ferrari einst bei Michael Schemann angefragt hatte, ob er nicht seinen Pavillon auf dem Autosalon damit schmücken könne, was aus technischen Gründen, nämlich zu geringe Auflösung der Bilder, nicht zustande kam. Der Regenwurm im Bauch. Doch beginnen wir von vorn. Wann fing das an mit der Erforschung des Nervensystems im Darm? Zunächst wollte man herausfinden, wie die Nahrung vom Mund bis zum After gelangte. Im Fokus des Interesses stand also die Motilität, die Beweglichkeit des Verdauungsapparats. Im 19. Jahrhundert zeigten die Londoner Physiologen Sir William Madoc Bayliss und sein Schwager Ernest Henry Starling etwas ganz Wichtiges. Der Darm hat eine eingebaute Richtung, die sich nicht verändern lässt. Diese Bewegungsreflexe zeigt er auch, wenn er vom Körper getrennt ist. Der Befehl zum Weitertransport, erkannten die Forscher, schien also nicht vom Kopf auszugehen. Starling konnte stattdessen demonstrieren, dass Nahrung im Darm Nervensignale auslöste. Sie brachten den einen Teil der Muskeln zum Kontrahieren und den anderen zum Entspannen. Damit war die Peristaltik, Peristaltik bedeutet so etwas wie in Gang bringen, entdeckt, das koordinierte Bewegungsmuster des Verdauungstraktes. Damit beschäftigte sich auch der Jenenser Mediziner Karl Lüderitz Ende des 19. Jahrhunderts. Seine Forschungsleistungen gerieten in der Medizingeschichte jedoch in Vergessenheit. Nicht so die von Friedrich Trendelenburg, Leibarzt des letzten sächsischen Königs Friedrich August III. Er fand heraus, was den Impuls zur Fortbewegung gab: die Dehnung der Darmwand. Legt man den Darm von Mäusen oder Ratten in eine Petrischale mit einer Nährlösung, so führt er auch ohne den restlichen Körper seine Arbeit fort. Das rockt, wie Michael Schemann in seinen Vorlesungen den Studenten mit heißer Musik unterlegt in einem Videoclip demonstriert. Mit jedem Zucken werden die kleinen Köttel, die einmal zu einem Meerschweinchen gehört haben, weitergeschoben, immer in dieselbe Richtung, zum Ausgang hin. Der isolierte Darm schnürt sich rhythmisch ringförmig ein, um den Darminhalt weiter zu transportieren. Die Peristaltik bestimmt die Tätigkeit des gesamten Verdauungstrakts, von der Speiseröhre über Magen und Darm bis hin zum Anus. Zahllose aufeinanderfolgende Schaltkreise aus Nerven und Muskeln organisieren den Weitertransport der Nahrung. Das Bewegungsprinzip ist ganz ähnlich wie das von Regenwürmern, die ihre Muskeln wellenförmig zusammenziehen und entspannen, nur dass sich hier nicht der Darm bewegt, sondern sein Inhalt. Wenn der Darm dabei gedehnt wird, zieht sich der Muskel oberhalb der Kontaktstelle zusammen und dehnt sich unterhalb aus. Das schiebt die Nahrung voran. Die Wellen, die dabei entstehen, nehmen wir jedoch nicht wahr.